Nach diesen Begebenheiten aber ereignete sich Folgendes: Der Jezreeliter Naboth besaß einen Weinberg, der zu Jezreel neben dem Palast der Ahabs, des Königs von Samaria, lag. Und Ahab redete also zu Naboth: Tritt mir deinen Weinberg ab, damit er mir als Gemüsegarten diene, weil er so nahe bei meinem Palaste liegt. Ich will dir aber einen besseren Weinberg dafür geben oder, wenn dir's recht ist, will ich dir den Kaufpreis für diesen in Geld erstatten. Naboth aber erwiderte Ahab: Bewahre mich Jahwe davor, dass ich dir das Erbe meiner Väter abtreten sollte. Da kam Ahab in seinen Palast, missmutig und zornig um der Antwort willen, die ihm der Jezreeliter Naboth gegeben hatte, indem er sprach: Ich mag dir das Erbe meiner Väter nicht abtreten. Und er legte sich auf sein Bette, wandte sein Angesicht ab und nahm keine Speise zu sich. Da trat seine Gemahlin Isabel zu ihm ein und redete ihn an: Warum bist du doch so missmutig gestimmt und nimmst keine Speise zu dir? Er antwortete ihr: Rede ich da mit dem Jezreeliter Naboth und sage ihm: Tritt mir deinen Weinberg ab für Geld, oder ich will dir, wenn du das lieber hast, einen anderen dafür geben? Da spricht er: Ich mag dir meinen Weinberg nicht abtreten. Da erwiderte ihm seine Gemahlin Isabel: Übst du jetzt Königsgewalt in Israel aus? Steh auf, nimm Speise zu dir und sei guter Dinge. Den Weinberg des Jezreeliters Naboth will ich dir verschaffen. Hierauf schrieb sie in Ahabs Namen einen Brief, untersiegelte ihn mit seinem Siegel und sandte den Brief an die Edlen und Vornehmen, die in seiner Stadt waren, die mit Naboth zusammenwohnten. In dem Brief aber schrieb sie Folgendes: Lasst ein Fasten ausrufen und Naboth unter den Leuten oben ansitzen und setzt ihm zwei nichtswürdige Buben gegenüber, dass sie wider ihn zeugen und sprechen: Du hast Gott und dem Könige geflucht. Alsdann führt ihn hinaus und steinigt ihn zu Tode. Und die Männer in seiner Stadt, die Vornehmen und Edlen, die in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isabel entboten hatte, wie in dem Briefe geschrieben stand, den sie ihnen übersandt hatte. Sie riefen ein Fasten aus und setzten Naboth unter den Leuten oben an. Da kamen die beiden nichtswürdigen Buben und setzten sich ihm gegenüber, und die nichtswürdigen Menschen zeugten wieder Naboth angesichts des Volks und sprachen: Naboth hat Gott und dem Könige geflucht. Hierauf führten sie ihn hinaus vor die Stadt und steinigten ihn zu Tode. Dann aber ließen sie der Isabel entbieten: Naboth wurde gesteinigt und ist tot. Sobald aber Isabel vernahm, dass Naboth gesteinigt und tot sei, sprach sie zu Ahab: Auf! Nimm den Weinberg des Jezreeliters Naboth, den er für Geld nicht abtreten wollte, in Besitz, denn Naboth lebt nicht mehr, sondern ist tot. Sobald nun Ahab vernahm, dass Naboth tot sei, machte er sich auf, um zu dem Weinberge des Jezreeliters Naboth hinabzuziehen, um ihn in Besitz zu nehmen. Es erging aber das Wort Jahwes an Elia, den Sisbiter: Also, mache dich auf, gehe hinab und tritt vor Ahab, den König von Israel, der zu Samaria wohnt. Er befindet sich eben im Weinberge Naboths, wohin er hinabgezogen ist, um ihn in Besitz zu nehmen, und spricht zu ihm also: So spricht Jahwe, hast du gemordet und nun auch die Erbschaft angetreten? Und sprich weiter zu ihm also: So spricht Jahwe, an der Stätte, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken. Ahab antwortete Elia: Hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach: Jawohl. Weil du dich dazu hergegeben hast, zu tun, was Jahwe missfällt, so will ich nunmehr Unglück über dich bringen und dich wegfegen und will von Ahab ausrotten alles, was an die Wand pisst, Unmündige wie Mündige in Israel. Und ich will mit deinem Hause verfahren, wie mit dem Hause Jerobims, des Sohnes Nebats, und dem Hause Baesas, des Sohnes Ahias, um des Ingrims willen, den du erregt, und dass du Israel zur Sünde verführt hast. Auch über Isabel setzt Jahwe einen Ausspruch, und zwar also: Die Hunde sollen Isabel fressen auf der Flur von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen, wer aber draußen im Freien stirbt, den sollen die Vögel unter dem Himmel fressen. Es hat schlechterdings niemanden gegeben, der sich so dazu hergegeben hätte, das Jahwe Missfällige zu tun, wie Ahab, den sein Weib Isabel dazu verleitete. Und er handelte über die Maßen abscheulich, indem er den Götzen nachwandelte, ganz wie die Amoriter getan hatten, die Jahwe vor den Israeliten ausgetrieben hatte. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte ein härenes Gewand um seinen bloßen Leib und fastete, und er schlief in dem härenen Gewand und schlich still umher. Da erging das Wort Jahwes an Elia, den Sisbiter: Also, hast du bemerkt, dass sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unglück nicht bei seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen, aber bei Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unglück über sein Haus hereinbrechen lassen.